Teil 2 Politik 12. Kapitel Konservative gegen Progressive. Warum ist die Welt so polarisiert? Die alten Mächtigen und die jungen Wilden. Überall auf der Welt tun sich die gleichen Brüche auf. Die jungen und progressiven Städter wollen Freiheit und Offenheit, während sich die konservative, eher ältere Landbevölkerung nach Autorität und Tradition sehnt. Bei vielen Wahlen der letzten Jahre war das der Fall. Beim Brexit wollten die jungen Londoner in der EU bleiben, die alten Bauern aus Wales hingegen austreten. In den USA wählten vor allem die Alten im mittleren Westen Donald Trump. Die Jungen in den Küstenstädten stimmten für Hillary Clinton. Bei den Wahlerfolgen der Rechtspopulisten in Frankreich, Deutschland und Österreich im Jahr 2017 war der Bruch zwischen Stadt und Land nicht anders. Auch der im Winter 2010 beginnende arabische Frühling passt zu diesem Muster. Die jungen Demonstranten in Tunis, Kairo und Damaskus waren in Jeans und T-Shirt nicht von jungen Menschen im Westen zu unterscheiden. Sie gingen für die Freiheit auf die Straße, während die Machthaber in Uniform und traditionellen Gewändern versuchten, den Status quo zu verteidigen. In Syrien mit verheerendem Erfolg nach einem langjährigen Bürgerkrieg. Nicht nur die Demonstranten, auch die jungen Wähler weltweit motiviert die ungewisse Lage am Arbeitsmarkt. Aber insgesamt sind sie vor allem neophiler als ihre Eltern und wollen daher freier leben. Und das heißt immer auch weniger Tradition. Schon Leibniz hat darauf aufmerksam gemacht, dass man Freiheit positiv und negativ verstehen kann. Positiv verstanden ist Freiheit Autonomie, also Selbstbestimmung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Negative Freiheit haben wir dann, wenn wir nicht in Ketten liegen, wie David Hume sagen würde, oder allgemeiner bei der Abwesenheit von Zwang.